Ich gucke auf meinen Wecker und man schon wieder verpennt. Ich fluche auf die Zeit, weil sie immer so rennt. Ich schaue aus dem Fenster, mach heute mal Regen. Ich schaue in den Fernseher, was die Leute so reden. Ein Amoklauf, in dem sich wieder mal zeigt, dass die Gesellschaft, wie sie ist, in der Öffentlichkeit schweigt. Deine Krise jagt die nächste bis zu ihrem Untergang. Denn einmal falsch gehandelt, setzt sein Schicksal sich in Gang. Man lernt, was man sieht, ein Gesetz der Natur. Frage: Warum bist du so stur? Die Zeit läuft ab in unserer alten Welt. Die Schäden begleichen wir nicht mit Geld. Die Erde wird sich drehen bis zu ihrem Schaltpunkt. Bevor du wieder fragst, dafür gibt es einen Grund. Die vergangenen Schriften aus alter Zeit. Willst du sie verstehen? Bist du bald bereit? Oh Mann, jeden Tag das Gleiche. Ich kann's nicht mehr sehen. Und dann wieder das Gleiche. Ich werd's nicht verstehen. Komm, lass uns starten. Jetzt oder nie. Willst du was verändern? Dann kämpf oder flieh! Was die Menschen nicht wissen, unsere Zeit hat ein Boot. Willst du was verändern, setz dich in mein Boot. Wie die Arche aus der Bibel, wird es uns beschützen. Das Wissen wird uns allen nützen. Unsere Reise durch das All begann vor einer langen Zeit. Bis am Ende eine Macht unseren Geist befreit. Am Ende eines Zyklus, bewerte mein Wissen. Und weißt du nicht genug, ja, dann bleibst du leider sitzen. Es geht nicht um das Wissen, wer der Schönste ist. Und ganz bestimmt nicht darum, ob du schlauer bist. Es geht hier um ein Leben, das besser ist. Es geht hier um ein Leben, das schöner ist. Und willst du die Wahrheit nicht verstehen, dann wirst du mit vielen Menschen untergehen. Mein Mitgefühl, das kann ich dir nicht geben. In die nächste Dimension werde ich alleine schweben. Oh Mann, jeden Tag das Gleiche. Ich kann's nicht mehr sehen. Und dann wieder das Gleiche. Ich werd's nicht verstehen. Komm, lass uns starten. Jetzt oder nie. Willst du was verändern? Dann kämpf oder flieh. Mach dich bereit, wenn es dich packt. Mach dich bereit und mach nicht schlapp. Mach dich bereit, wenn es dich packt. Mach dich bereit und mach nicht schlapp. Mach dich bereit, wenn es dich packt. Mach dich bereit und mach nicht schlapp.